Abschnitt 4 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 4. Kapitel. Nevada bildete ursprünglich einen Teil von Utah unter dem Namen Carson County, und es war das eine recht ansehnliche Grafschaft. In einigen Tälern gab es Heu in Masse, und dies zog ganze Kolonien mormonischer Viehzüchter und Farmer dorthin. Von Kalifornien aus kamen auch vereinzelt kleine Scharen rechtgläubiger Amerikaner herüber. Allein die beiden Klassen von Ansiedlern waren einander nicht sehr hold. Es herrschte so gut wie gar kein freundlicher Verkehr unter ihnen. Jeder Teil blieb für sich. Die Mormonen waren bedeutend in der Überzahl und genossen außerdem den Vorzug eines besonderen Schutzes von Seiten der mormonischen Regierung des Territoriums. Deshalb konnten sie sich erlauben, hochmütig, ja, selbst gebieterisch gegen ihre Nachbarn aufzutreten. Im Jahre 1858 wurden in Carson County Silberadern entdeckt und damit gewannen die Verhältnisse ein anderes Ansehen. Kalifornier strömten in Scharen herein und das amerikanische Element bildete bald die Mehrheit. Die Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber Brigham Young, Fußnote, das langjährige Staatsoberhaupt der Mormonen, Ende der Fußnote, und Utah wurde aufgehoben und von den Bürgern eine provisorische Territorialregierung für Washoe eingerichtet. Gouverneur Rupp war der erste und einzige höhere Beamte. Nach Ablauf der erforderlichen Zeit beschloss der Kongress die Organisation des Territoriums Nevada, worauf Präsident Lincoln den Gouverneur Rye an Rupps Stelle schickte. Um jene Zeit betrug die Bevölkerung des Territoriums ungefähr 12.000 bis 15.000 Seelen und wuchs mit reißender Schnelligkeit. Man beutete eifrig die Silbergruben aus und errichtete Pochwerke für das Silbererz. Geschäfte aller Art entstanden und gediehen von Tag zu Tag mehr. Die Bewohner waren froh, eine gesetzmäßige, geordnete Regierung zu besitzen. Dagegen waren sie nicht besonders erbaut davon, die Gewalt an Fremde aus weit entlegenen Staaten übertragen zu sehen. Eine höchst natürliche Empfindung. Sie meinten, man hätte die Beamten aus ihrer eigenen Mitte wählen sollen, aus den hervorragenden Bürgern, die sich ein Recht auf solche Beförderung erworben hätten, die die Gefühle der Bevölkerung teilten und mit den Bedürfnissen des Territoriums gründlich vertraut wären. Dieser Gesichtspunkt war zweifellos völlig berechtigt. Überdies waren die neuen Beamten Auswanderer und schon deshalb brachte man ihnen von keiner Seite Liebe oder Hochachtung entgegen. Die neue Regierung wurde also mit beträchtlicher Kälte aufgenommen. Sie kam nicht nur als fremder Eindringling, sondern war auch außerdem arm. Es verlohnte sich nicht einmal, sie zu rupfen, höchstens für die elendesten der kleinen Ämterhascher und Stellenjäger. Jedermann wusste, dass der Kongress nur 20.000 Papierdollars jährlich für ihren Unterhalt ausgesetzt hatte. Ungefähr gerade genug, um ein Quarzpochwerk einen Monat lang in Betrieb zu erhalten. Auch war allgemein bekannt, dass das Geld für das erste Jahr noch in Washington lag und dass es lange dauern und manche Schwierigkeit machen werde, bis man es zu sehen bekäme. Carson City war zu unliebenswürdig und zu klug, um dem fremden Wechselbald etwa mit unschicklicher Hast ein Konto zu eröffnen. Es liegt etwas Tragikomisches in den Kämpfen, unter denen eine neugeborene Territorialregierung sich ihren Platz in dieser Welt erobert. Die unsrige hat einen sehr schweren Stand. Das Organisationsgesetz und die Instruktionen des Staatsdepartements schrieben vor, dass binnen der und der Zeit eine gesetzgebende Versammlung gewählt und deren Sitzungen an dem und dem Tag eröffnet werden sollten. Gesetzgeber zu bekommen war nicht schwer, selbst für $3 Taggeld, obwohl Kost und Wohnung 5,5 Dollars betrug. Denn Würde und Ansehen haben in Nevada ihren Reiz so gut wie anderswo und es gab eine Menge beschäftigungsloser patriotischer Seelen. Aber eine Halle für die Versammlungen zu beschaffen, das war nicht so leicht geschehen. Carson lehnte höflich ab, einen Saal mietfrei herzugeben oder der Regierung auf Kredit zu überlassen. Als jedoch Curry von der Schwierigkeit hörte, trat er ganz allein vor, nahm das Staatsschiff auf seine Schultern, trug es über die Sandbank und machte es wieder flott. Ich meine unseren Curry, den alten Curry. Den alten Abe Curry. Ohne ihn hätte die Gesetzgebung ihre Sitzungen in der Wüste abhalten müssen. Er bot sein großes, massives Gebäude dicht neben der Stadtgrenze, mietfrei an, was freudig angenommen wurde. Dann baute er eine Pferdebahn von der Stadt nach dem Kapitol, auf der er die Gesetzgeber gratis beförderte. Ferner lieferte er fichtende Bänke und Stühle für dieselben und ließ die Fußböden mit Sargspänen belegen, welche Teppich und Spucknapf zugleich vorstellten. Ohne Curry wäre die Regierung in den Windeln gestorben. Zur Trennung des Senats vom Repräsentantenhaus ließ der Sekretär eine Zwischenwand von Sackleinwand beschaffen, welche $3.40 kostete. Allein die Vereinigten Staaten lehnten deren Bezahlung ab. Auf den Einwurf, dass ja die Instruktionen die Bezahlung eines reichlichen Mietpreises für einen Versammlungssaal gestatten Und dass Herrn Currys Freigebigkeit dem Vaterland diese Summe erspart habe, erklärten die Vereinigten Staaten, das ändere nichts an der Sache. Die $3.40 würden an dem Sekretärsgehalt von $1800 in Abzug gebracht werden. Und so geschah es auch. Eine der Hauptschwierigkeiten, mit welchen die neue Regierung anfänglich zu kämpfen hatte, bildeten die Drucksachen. Der Sekretär war eigentlich zur Befolgung seiner geschriebenen Instruktionen verpflichtet, welche zwei Dinge mit unfehlbarer Bestimmtheit von ihm verlangten, nämlich: erstens, die täglichen Berichte über die Verhandlungen beider Häuser drucken zu lassen und zweitens, bei dieser Arbeit für den Satz $1,50 pro 1000 und für den Druck $1,50 pro Ries in Staatsnoten zu zahlen. Es war keine Kunst zu schwören, dass man diesen beiden Vorschriften nachkommen wolle, aber mehr als eine derselben wirklich auszuführen war völlig unmöglich. Als die Staatsnoten bis auf 40 Cent für den Dollar gefallen waren, forderten die Druckereien allerdings $1,50 für das 1000 und ebenso viel für das Ries, aber in Gold. Laut seiner Instruktionen hatte der Sekretär aber einen von der Regierung ausgegebenen Papierdollar jedem anderen von ihr ausgegebenen Dollar gleich zu achten. Der Druck der Berichte wurde deshalb abgebrochen. Daraufhin erteilten die Vereinigten Staaten dem Sekretär eine ernste Rüge wegen Nichtbeachtung seiner Instruktionen und ermahnten ihn, bessere Wege zu wandeln. Er ließ deshalb alliges drucken und schickte die Rechnung nach Washington unter genauer Auseinandersetzung der hohen Preise im Territorium und machte dabei besonders auf einen gedruckten Marktbericht aufmerksam, woraus man ersehen möge, dass sogar die Tonne Heu $250 koste. Hierauf antworteten die Vereinigten Staaten damit, dass sie die Drucksachenrechnung von dem unglücklichen Sekretärsgehalt abzogen, wobei sie außerdem mit würdevollem Ernst beifügten, er werde in seinen Instruktionen vergebens nach einer Anweisung suchen, Heu zu kaufen. Auf der ganzen Welt ist nichts in eine so undurchdringliche Finsternis gehüllt wie der Verstand eines Kontrolleurs im Staatsamt der Vereinigten Staaten. Selbst die Feuerflammen des Jenseits vermöchten kaum einen matten Schimmer in seinem Hirn zu verbreiten. Damals war nichts imstande, ihm begreiflich zu machen, wie es kam, dass $20,000 in Nevada, wo alle Waren ungeheuer hoch im Preise standen, nicht so weit reichten wie in den anderen Territorien, wo in der Regel eine außerordentliche Billigkeit herrschte. Er war ein Beamter, der stets nur sein Augenmerk auf die kleinen Ausgaben richtete. Wie oben bereits bemerkt, benutzte der Sekretär des Territoriums seine Schlafstube als Amtszimmer und rechnete dem Staat dafür keinen Mietzins an, obwohl dies in seinen Instruktionen vorgesehen war und er ganz gut seinen Vorteil daraus hätte ziehen können. Was ich augenblicklich getan haben würde, wäre ich selbst Sekretär gewesen. Allein die Vereinigten Staaten zollten dieser Hingebung niemals Anerkennung. Ich muss wirklich annehmen, mein Vaterland habe sich geschämt, einen Menschen in seinem Dienst zu haben, der sich so wenig auf seinen Vorteil verstand. Diese oft erwähnten Instruktionen, wir lasen gewöhnlich ein Kapitel daraus jeden Morgen als geistige Tonübung und am Sabbat in der Sonntagsschule ein paar Kapitel, denn sie beschäftigten sich mit allem Möglichen unter der Sonne und enthielten neben anderem statistischem Material auch viele höchst schätzbare Abschnitte religiösen Inhalts. Schrieben vor, dass den Mitgliedern der Gesetzgebung Federmesser, Briefkuverts, Federn und Schreibpapier geliefert werden sollten. Der Sekretär schaffte daher diese Artikel an und besorgte deren Verteilung. Die Federmesser kosteten $3 das Stück. Da eines zu viel da war, so gab der Sekretär dasselbe dem Schriftführer des Repräsentantenhauses. Die Vereinigten Staaten bemerkten hierauf, der Schriftführer sei kein Mitglied des Hauses und zogen die $3 nach Gewohnheit dem Sekretär am Gehalt ab. Ein Weißer berechnete für das Kleinmachen einer Ladung Brennholz $3 bis $4. Der Sekretär war so scharfsinnig, sich zu sagen, dass die Vereinigten Staaten nimmermehr so viel dafür zahlen würden. Er ließ daher eine Ladung Büroholz von einem Indianer für $1,50 klein machen. Er fertigte die übliche Quittung dafür aus, aber ohne Unterschrift. Stattdessen fügte er einfach die Bemerkung ein, ein Indianer habe die Arbeit besorgt, und zwar ganz gut und zufriedenstellend. Derselbe habe aber in Ermangelung der erforderlichen Kenntnisse die Quittung nicht unterschreiben können. Der Sekretär durfte die $1,50 bezahlen. Er hatte gemeint, vom Staate Anerkennung für seine Sparsamkeit und Ehrlichkeit zu ernten, weil er die Arbeit zum halben Preis besorgen ließ und keine angebliche Unterschrift des Indianers auf die Quittung setzte. Allein man sah die Sache in einem anderen Lichte an. Man war bei der Regierung zu sehr daran gewöhnt, in allen denkbaren öffentlichen Stellungen Dollarsdiebe zu haben, um der Erklärung auf der Quittung den geringsten Glauben beizumessen. Das nächste Mal dagegen, als der Indianer Holz für uns hackte, lehrte ich ihn, am Ende der Quittung ein Kreuz zu machen. Das Zeichen stand so wackelig auf den Beinen, als wäre es ein Jahr lang betrunken gewesen. Ich bezeugte es jedoch und nun ging es ganz ordnungsgemäß durch. Die Vereinigten Staaten sagten kein Wort darüber. Ich bedauerte bloß, dass ich die Quittung nicht gleich für 1000 Ladungen Holz ausgestellt hatte, anstatt für eine einzige. In meinem Vaterlande teilt die Regierung an die ehrliche Einfalt Rüffel aus, während sie die geriebene Schurkenhaftigkeit hätschelt. Und ich glaube wirklich, ich würde mich zu einem ganz geschickten Spitzbuben entwickelt haben, wäre ich 1 oder 2 Jahre im Staatsdienste verblieben. Es war eine nette Vereinigung von Souveränen, diese erste gesetzgebende Versammlung Nevadas. Sie legten Steuern auf bis zum Betrag von 30 oder 40.000 Dollars und bewilligten Ausgaben im Belauf von fast 1 Million. Und doch hatten sie, wie alle anderen Körperschaften dieser Art, ihre zeitweiligen kleinen Anwandlungen von Sparsamkeit. Ein Mitglied schlug vor, durch Abschaffung des Kaplans der Nation 3 Dollars täglich zu ersparen. Und doch brauchte dieser kurzsichtige Mann den Kaplan nötiger als irgendein anderer, denn während des Morgengebetes hatte er meist seine Füße auf dem Pult und verzehrte rohe Rüben. 2 Monate tagte die Versammlung und erteilte die ganze Zeit nichts als Konzessionen zur Anlegung von Chausseen und Erhebung von Wegegeld. Als sie auseinanderging, schätzte man, dass wohl auf jeden Bürger 3 solche Konzessionen kämen. Und man bezweifelte, ob, falls der Kongress dem Territorium nicht noch einen Längengrad zulegen würde, Platz genug für die Unterbringung aller der Straßen vorhanden sein werde, deren Enden allenthalben wie Fransen über die Grenzlinie hinaushingen. Das Frachtgeschäft hatte bald einen so gewaltigen Umfang angenommen, dass über plötzlich erworbenes Vermögen in Chausseen beinahe dieselbe Aufregung herrschte wie über die wunderbar reichen Silberminen. Ende von Abschnitt 4.